Hey guys. Hallo Leute. Do you know, I've been wanting for a long time to do several things. Wisst ihr, seit einer langen Zeit wollte ich folgende Dinge tun. One of them to do a whole series of either video messages or lives. Eines davon war, eine ganze Serie von Videonachrichten oder Lives zu machen, talking about Christians and the common sense. Wo ich über Christen und den gesunden Menschenverstand rede. I'm still thinking about it. Und ich denke immer noch darüber nach. But now I also have been wanting to do this. Aber etwas anderes, was ich schon lange tun wollte, ist dies. Talking about religious floskels. Ich wollte über religiöse Floskel reden. Oh, sorry, that's the German word. Sorry. Talk about religious jargon. Sorry. Oh, jetzt habe ich das deutsche Wort gebraucht. Ich meine, ja, über religiöse Floskel zu reden. Do you know, Christians have developed a language that makes no sense. Wisst ihr, die Christen haben eine Sprache entwickelt, die absolut keinen Sinn macht. I mean, there's so many things Christians say. If you think, you go like, what the heck? Da gibt es so viele Sachen, die Christen sagen, wenn wir darüber nachdenken, dann muss man sagen, was soll denn das? Wie ich schon in einem anderen Video erwähnt habe, Gott segne dich. There is another one. Oh my goodness, when I hear it, it gives me the goosebumps. Und da gibt es noch ein anderes, wenn ich das höre, dann kriege ich Hühnerhaut. And this is the one. Und zwar dies. If God wants to. Wenn Gott will. If God will. Wenn Gott möchte. God willing. Ja, wenn Gott. So listen. Also hör zu. Do you know, we don't even, I don't think we are aware of what we do when we say these words. Wisst ihr, ich denke nicht, dass wir uns bewusst sind, was wir tun, wenn wir diese Dinge sagen. First of all, we make God a control freak. Erstens machen wir aus Gott jemand, der immer am Kontrollieren ist. Okay, tomorrow, can I go to your house and have lunch with you? Okay, kann ich morgen zu dir kommen und mit dir zusammen Mittagessen? Si Deus quisiera. Wenn Gott will. If God wants to. Wenn Gott möchte. If it's the will of God. Wenn es der Wille Gottes ist. Listen. Hör zu. Can we just leave God in peace a little bit? Können wir nicht einfach Gott ein wenig in Ruhe lassen? Can we sort it out between you and me? Und können wir das unter uns ausmachen? Do you want me to come to have lunch in your house? Willst du, dass ich zu dir komme und mit dir Mittag esse? I do too. Ja, ich auch. So then I will go. Okay, dann komme ich doch. Do you know, we've put this into so many conversations, if God wants to. Wisst ihr, wir haben dieses, wenn Gott will, in so viele Gespräche eingeflochten. So now suddenly we blame everything on God. Und auf einmal geben wir für alles Gott die Schuld. Do you know, a guy came to me and said. Wisst ihr, ein Mann kam zu mir und sagte mir. Reinhard, I'm so touched and impacted by what you do for the children of Brazil. Reinhard, ich bin so tief beeindruckt, was du für die Kinder in Brasilien tust. And then he said this. Und dann sagt er Folgendes. He said, we are going to give 1,000 Brazilian reais on the Brazilian Kids Care account every month. Wir werden 1,000 brasilianische Reais auf das Konto von Brazilian Kids Care einweisen, jeden Monat. And then he added, if God wants. Und dann sagt er aber noch, wenn Gott das möchte. I already knew that there is no way there's going to be 1,000 Brazilian reais on my account. In diesem Moment wusste ich, dass da keine 1,000 Reais auf unserem Konto sein werden jeden Monat. Because suddenly it's God's fault. Weil auf einmal ist es ja Gottes Schuld, wenn es nicht geht. So look, first of all, God can't be blamed for the things that we blame him. Also schaut, erstens können wir gar nicht Gott die Schuld geben für all die Dinge, die wir ihm die Schuld geben. Und zweitens, now suddenly God doesn't want to save the children in Brazil because he doesn't send money every month. Jetzt will ja Gott auf einmal nicht die Kinder von Brasilien retten, weil er dich nicht befähigt, Tausende jeden Monat einzuzahlen. Why don't you simply say, I do this if I can? Wieso sagt man nicht einfach, ich tue das, wenn ich das kann? And if you think in how many ways we've said always this phrase that makes no sense. Und wenn ihr darüber nachdenkt, wie oft wir diesen Satz gesagt haben, der gar keinen Sinn macht. Listen. Hör zu. These people will get saved if God wants. Diese Leute werden errettet werden, wenn Gott will. The Bible says that God wants that all men shall be saved. It's not up to God anymore. Die Bibel sagt uns, dass Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Das ist nicht der Fehler von Gott, wenn nicht. We are supposed to go and preach the gospel and people can choose or reject the gospel. Wir sind berufen, das Evangelium zu verkünden und die Leute können wählen, ob sie das wollen oder nicht. Why do we blame so many things of God that have nothing to do with God? Wieso geben wir für so viele Dinge Gott die Schuld, die nichts mit Gott zu tun haben? Suddenly we're not even willing to take responsibility anymore for many choices we've made. Und auf einmal wollen wir gar keine Verantwortung übernehmen für viele der Dinge, die wir tun. You know, it's actually a really easy thing. Und wisst ihr, es ist eigentlich so etwas Einfaches. Because you can live your life however you want to and just blame it on God. Weil du kannst dein Leben so leben, wie du willst, und dann Gott die Schuld dafür geben. Ich habe gesagt, wenn Gott will. Aber offensichtlich wollte Gott ja nicht. Aber da ist das große Problem, das da mit dem Satz kommt. Once again, the right, dangerous heart beliefs in our heart. Wieder einmal schreiben wir gefährliche einen gefährlichen Glauben auf unsere Herzen. Because when the things don't happen that we wanted to happen, what suddenly do we believe? Weil wenn die Dinge nicht passieren, die wir uns doch wünschen, dass sie passieren, was passiert dann? Was glauben wir dann? God didn't want to. Gott hat's nicht gewollt. Do you know, I remember I was called to a house and was asked to pray for a woman who was very, very seriously sick. Ich erinnere mich, dass ich in ein Haus gerufen wurde, wo es eine Frau gab, die sehr, sehr krank war. I said to her, ma'am. Und ich sagte ihr, Frau. Do you believe that as I will pray for you, you're going to be healed right now? Glaubst du, dass wenn ich für dich bete, dass du geheilt wirst? And your healing will manifest itself right now. Und dass deine Wiederherstellung, deine Heilung sich manifestiert jetzt gerade? She said to me, if God wants to. Und sie sagte mir, ja, wenn Gott will. You know, I looked her in the eyes and said, ma'am, I'm sorry, but with this faith you will not be healed. Und ich habe ihr in die Augen geschaut und gesagt, es tut mir leid, aber mit diesem Glauben wirst du nicht geheilt werden. Faith is the assurance of things you do not see. Mein Glauben ist die Sicherheit der Dinge, die man nicht sehen kann. This woman not only had did not have the assurance. Diese Frau hatte nicht nur dieses Bewusstsein, dieser Glaube. She didn't even have the assurance if God wanted her to be healed. Sondern sie wusste nicht mal, ob Gott wollte, dass sie geheilt wird. At least there's some people who say, I know God wants to, but I'm can't figure out why they don't experience it. Wenn die Leute wenigstens sagen, ich weiß, dass Gott eigentlich will und ich bin daran herauszufinden, wieso es sich nicht manifestiert in meinem Leben. But this poor lady had a religious mindset. Well, if God wants to, I will be healed. But if He doesn't want to, there's nothing I can do. Aber diese arme Frau hatte diesen Glauben. Ja, wenn Gott will, dann wird er es machen und wenn nicht, dann wird es sich nicht manifestieren. And the danger is that our heart very subtly and subconsciously. Und die Gefahr ist, dass unser Herz im Unterbewusstsein ganz subtil has accepted many beliefs about God that are really, really wrong. Viele Dinge über Gott angenommen hat und glaubt, die ganz falsch sind. First of all, through this, we've actually made God a control freak. Erstens haben wir durch das aus Gott ein kontrollierender Typ gemacht. Secondly, we completely misinterpreted the sovereignty of God. Und zweitens missinterpretieren wir die Souveränität Gottes. I believe in the sovereignty of God. Ich glaube an die Souveränität Gottes. God in His sovereignty gave you free will and lets you make choices. Aber Gott in seiner Souveränität gab uns einen freien Willen und lässt uns Entscheidungen treffen. Und das dritte Problem ist, dass wir diese Güte Gottes total verdrehen. Wir machen aus Gott jemand, der die Kontrolle hat, aber ganz schlimme Sachen macht. God is in charge, but he's not in control. Ja, Gott hat die Verantwortung, aber er hat nicht die Kontrolle. Listen. nicht dir. Do you really think God wants sinners to go to hell? No. Glaubt ihr wirklich, dass Gott will, dass Sünder in die Hölle kommen? Nein. Do you really, really, really think that God has a pleasure when people are sick? Glaubst du wirklich, dass es Gott freut und er Gefallen daran hat, wenn die Leute krank sind? The Bible says. Die Bibel sagt, dass als Jesus auf der Erde umherging, war das Bild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, was auch immer du in Jesus siehst, ist genau so, wie der Vater ist. Schau. Jesus war ganz klar. I want people to be healed. Ich will, dass die Leute heil sind, geheilt werden. I want people to be well. Ich will, dass es den Leuten gut geht. I want people to be set free. Ich will, dass die Leute freigesetzt sind. We keep doubting the will of God because of so many religious phrases that we say. Wir zweifeln immer wieder am Willen Gottes wegen diesen religiösen Sätzen, die wir sagen. So remove them from your life. Also entferne diese aus deinem Leben. Thank you. Danke.